Kundgabe 8852. Empfangen am 12. und 13.09.1964. Kann der Mensch stellvertretend leiden? Die Kraft der Fürbitte ist gewaltig. Ihr könnet viel Leid von dem Mitmenschen abwenden, ihr könnet ihnen die Kraft zuwenden, die jenen mangelt, die sie in völliger Kraftlosigkeit verharren lässet, bis ihr ihnen durch eure Fürbitte einen Kraftstrom zusendet, dass ihr ihnen also helfet, und zwar nicht direkt, sondern durch mich, weil ich eure Liebe erkenne, die ihr in solcher Fürbitte für den Nächsten empfindet. Dieser Kraftzustrom zwingt jedoch nicht ihren Willen, der frei ist, aber der Widerstand lässt von selbst nach, und die Seele empfindet die Kraft wohltätig. Also könnet ihr immer nur mich bitten um Zuleitung von Kraft für jene Menschen, die selbst nicht zu dieser Bitte fähig sind. Und weil eure Liebe dabei bestimmend ist, erfülle ich euch gern die Bitte, denn ihr begehret nichts für euch selbst. Ihr suchet keinen eigenen Vorteil, sondern sorget euch um das Seelenheil des Nächsten. Ihr müsstet nun aber einen Unterschied machen zwischen einem Gebet für diese Menschen und eurer Hingabe an mich selbst, indem ihr mir eure ganze Liebe schenket. Und dieser Liebegrad kann in euch anwachsen und zuletzt auch sich erstrecken auf eure Mitmenschen, dass ihr alle umfasset mit eurer Liebe, weil dieses nicht anders möglich ist, so ihr erfüllt seid von der Liebe. Und diesen Grad will ich erreichen, dass ihr völlig aufgeht in der Liebe zu mir und zum Nächsten, so dass ihr selbst das Leid auf euch nehmen wollet, dass ihr die Strafe auf euch nehmen wollet, die jene verdient haben. Doch dieses widerspräche meiner Gerechtigkeit, da ein jeder für sich selbst verantwortlich ist und auch ein jeder das entsühnen muss, was er verschuldet hat. Es widerspricht dies zwar dem Erlösungswerk Jesu Christi, der als wahrhaft schuldloser Mensch sich alle Sünden der Menschheit aufgebürdet hat, aus Liebe zu ihr, der also vertretenderweise eine Sündenschuld abbüßte, die so groß war, dass nur ein Engelsgeist, in dem ich selbst mich verkörpern konnte, diese Sühne leisten konnte, dass ich also selbst die Schuld tilgte durch meinen Tod am Kreuz. Doch es war dieser Akt einmalig, und er wird es auch bleiben. Die Schuld eines Menschen aber kann getilgt werden durch das Erlösungswerk Jesu, wenn er ihn anerkennt, und sie gehört dann zu der Sündenlast, die der Mensch unter das Kreuz trägt. Doch das ist eines jeden Menschen freie Willensangelegenheit und kann nicht erzwungen werden. Also muss sie auch abgetragen werden, noch auf Erden oder im Jenseits, wenn der Mensch sich dem Erlösungswerk ablehnend gegenüberstellt. Die Fürbitte kann für solche Menschen geleistet werden, dass sie ihre Schuld erkennen und zu Jesus finden. Und diese Fürbitte eben eine große Kraftwirkung hat. Es kommt der Mensch dann von selbst zur rechten Erkenntnis seiner Schuld. Und er wird sie nach Kräften wiedergutmachen oder aber den einen anrufen, der ihm die Vergebung sichert. Unmöglich aber kann ihm die Schuld erlassen werden aufgrund der Liebe eines Menschen, der sie sühnen will. Dies wäre keine Gerechtigkeit, wenngleich die Liebe dazu bereit ist, denn nur einer kann sie streichen, und dieser eine will angerufen werden. Doch die Liebe eines Menschen, der bereit ist, für seinen Mitmenschen Sühne zu leisten, wird überaus wohlgefällig von mir angesehen. Es ist dies eine Liebe, die ganz frei von Ich-Liebe ist, die nicht nur nichts für sich verlangt, sondern bereit ist, Leid auf sich zu nehmen, die daher ein großes Plus für die Seele bedeutet, die auch sich als Kraft für den Mitmenschen auswirkt. Denn sie kann nicht ohne einen geistigen Erfolg bleiben, sowohl für ihn selbst als auch für die Seele, die in den Besitz einer Gnade kommt, die sie gleichsam mit berühren muss, als starker Wille zur Besserung. Sie wird selbst ihren mangelhaften Zustand erkennen und auch bereit sein, eine Sühneschuld zu leisten, aber sie wird sie doch selbst abtragen müssen. Sie kann ihr nicht abgenommen werden um der Gerechtigkeit willen. Ihr müsstet immer bedenken, dass euch nicht der Weg zu Jesus Christus erspart bleiben kann, dass ich in ihm meine Anerkennung fordere. Dass also dann auch jeder Mensch selbst den Weg gehen muss zu mir. Dass also eine aus Liebe für euch getilgte Schuld den Menschen davon entheben würde. Zumal auf der Erde viele Lichtwesen verkörpert sind, deren Liebe so stark ist, dass sie gern das Leid anderer auf sich nehmen würden. Doch eure Liebe wirket sich in günstiger Weise an denen aus, die ihr bewahren möchtet vor der Sühne für ihre Schuld. Und darum kann keine liebevolle Regung eurer Herzen ohne Wirkung bleiben, weil Liebe eine Kraft ist, die ihre Strahlen immer hinaussenden wird, weil kein liebender Gedanke sich verflüchtet oder ohne Wirkung bleibt. Doch jedes Übermaß von Liebe kommt dem Menschen selbst zugute, denn sein Körper vergeistigt sich zugleich mit seiner Seele. Und diese Vergeistigung, die auch großes körperliches Leid bedingt, solltet ihr alle anstreben, um einem Urgeist, dessen Partikelchen euren Leib bilden, einmal zum schnelleren Ausreifen zu verhelfen. Amen.